Baby, das hier ist nur ein Text, doch er zeigt dir, wie sehr meine Liebe wächst. Jetzt ist es ein Jahr her, seitdem ich dich liebe. Erinnerst du dich? Wir wollten uns kriegen und jetzt haben wir uns. Und es ist wie im Traum, wir respektieren uns. Und wie wir auf und schauen, dass uns beiden gut geht, dass auch mir der Hut steht, wenn wir beide wieder zicken. Doch ohne dem würde was fehlen, ohne dem wär's nur halb so perfekt. Und du weißt, Baby, das hier ist ein Rap. Ich liebe dich, noch so wie am ersten Tag, nur noch viel mehr. Das ist so, wie ich sag. Da kommen schon wieder die Tränen wie beim ersten Song. Euer Baby, das mit uns zwar heute so lang. Das ganze Jahr war unbeschreiblich schön. Und ich frag die Angst, willst du mit mir gehen? Was Sekunden, an Minuten, an Stunden, an Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, an Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. Willst du in meinem Leben bleiben für immer und ewig? Schatz, ich lieb dich so sehr und das nicht zu wenig. Das eine Jahr hat uns zusammengeschweißt. Auch bist du manchmal leider alleine gereist. Doch wir brauchen auch den Abstand, den wir uns geben. Wir brauchen Freiräume, die wir uns nehmen. Wir lernen uns leben zu lassen, es ist richtig so. Doch dass die Freunde manchmal kurz kommen, ist wirklich so. Doch wir machen das schon, wir haben ja die Erfahrung. Wir müssen uns einfach unser Eigenleben bewahren und dann klappt das schon. Baby, ein Jahr kenn ich dich schon. Erinnerst du dich, wie es damals war? Erinnerst du dich an den Unfall? Sowas macht uns stark. Wir haben zusammen durchgemacht. Das war ein Tag. Manchmal haben wir beide zu viel getrunken. Und es kann auch sein, manchmal sind wir zwei verschwunden. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. Baby, eine dritte Strophe schreib jetzt nur, was so schön ist. Das ist auch so, ich lieb dich, ich weiß, du liebst mich auch. Dass wir beide nicht so eng sind, das ist viel und schwer. Doch die herrliche Zeit mit dir, die ist unbeschreiblich. Wenn du den Text dann liest, bitte wein nicht. Es ist nur ein Text, ich hoffe, gefällt dir. Du schreibst mir nur ein Chick, hörst gehalt das. Baby, du turnst mich nur immer so an. Und ich hoffe, das war die richtige Wahl mit mir als Mann. Wir zwar vereint, wir zwar gemeinsam, wenn wir beide nicht beieinander sind, sind wir einsam, doch wir werden's überleben. Danke für das Jahr, du bist so viel fescher geworden, kommt es mir so vor? Na, das ist wahr, du bist so unbegreiflich fesch, mit dir mein ganzes Leben verbringen, das ist das, was ich möchte. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr. A Sekunden, a Minuten, a Stunden, a Tag und dann noch mit dir verbringen, das ist was ich mag. A Wochen, a Monat, a Jahr. Kommt mal vor wie im Traum, Baby, es ist wahr.